Das Babadische Vorbereitungskomitee für den Kongress zur Lobpreisung der großen Menschen von Paekdosan 2017 wurde gebildet. Zum Vorsitzenden des Vorbereitungskomitees wurde der Vorsitzende des Babadischen Komitees für Freundschaft und Solidarität mit dem koreanischen Volk, David Denny, gewählt.